Die Gedenkkundgebungen und Veranstaltungen zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il fanden am 17. Dezember in den Bezirken, Städten, Kreisen und Vereinigten Werken statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre der regionalen Partei- und Marktorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Werke, Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, die Jugendlichen und Studenten. Die Teilnehmer verrichteten eine stille Andacht für Genossen Kim Jong-il. Auf den Veranstaltungen gab es Gedenkreden. Im Anschluss daran legte man in Reden den Eid ab. Die Redner betonten, Genosse Kim Jong-il sei ein großartiger Revolutionär und genialer Politiker, der sich in der ganzen Zeit der Führung der Revolution mit Leib und Seele für die allseitige Durchsetzung der Ideologie und Sache vom Präsidenten Kim Il-sung eingesetzt habe. Alle sollten im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un das unvergängliche revolutionäre Leben und die Verdienste von Kim Jong-il auf ewig glorifizieren und für die Vollendung der koreanischen Revolution energisch kämpfen.